Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und später mit dem Tobi. Später hallo. Und mit mir, dem Martin. Es fiel mir gerade nicht mehr ein, wie ich heiße. weil ich war jetzt irgendwie 2 Wochen unterwegs und war die ganze Zeit immer nur Map. Und aber ich heiße ja eigentlich nicht so. Aber eigentlich schon. Oder ja, verwirrend. Egal. Wir sind wieder zusammen hier versammelt und sind später kurzfristig sogar mal dann vollzählig, wenn alles klappt. Bis dahin allerdings zu dritt jetzt erstmal mit der Folge, habe ich vergessen. Ich bin gut vorbereitet. 348. Danke. Und du hast da einen Zahlenfaktor für bestimmt. Herausgesucht habe ich, meine, da findet man wahrscheinlich zu jeder Folge was, die HP-Tintenpatrone 348. Aha. Die HP-Tintenpatrone 348 hat eine Besonderheit, denn sie hat die Farben, lasst mich raten, Schmuck. Cyan, Magenta und Schwarz. Ja. Was ist mit Gelb? Ja, die gehört nämlich zu so einem, ich habe nicht viel drüber rausgefunden, deswegen spreche ich ein bisschen ins Blaue, aber sie gehört zu einem dieser Drucker, die bis zu 8 verschiedene Farben haben, um besonders tolle Fotos ausdrucken zu können und da gehört die dazu, deswegen diese seltsame Farbkombination. Verstehe. Du sprichst nicht nur ins Blaue, sondern sogar ins Zyan quasi. Ja, aber das Gelbe fehlt. Tja. Ja. Ja, also nichts mit Schmück, sondern nur Schmuck. Schmück. Ist auch lustig. Schmück habe ich wirklich nur von dir gehört, Martin. Ich habe das noch nicht. Ich dachte, das habe ich von dir gelernt, Dom. Ja, nee, du hattest das mal irgendwo aufgegriffen und wir hatten schon öfter mal so dieses Gespräch, woher das kommt. Du wirst es nicht so genau. Ich weiß, was gemeint ist. Ich verwende es inzwischen auch. aber es ist so ähnlich wie Damage. Ja? Wir hatten, glaube ich, sogar dieses identische Gespräch bestimmt schon 200 Folgen früher oder so. Wahrscheinlich. Ja, sich mit fremden Farbräumen schmücken. Ja. Ach, die Schmerzen. Ihr seht, es ist immer noch genauso schlimm wie immer. Und wir kommen zu den News. Und anfangen wollte ich mit dem mit den Schmerzen. Ja, das hat mir auch sehr starke Schmerzen bereitet. Es geht nämlich jetzt seit einigen Tagen durch alle Social Media Dinge und besonders durch Twitter geht irgendwie dieser tolle Tipp, dass man doch mit der Leertaste den Cursor von iOS-Geräten auch steuern kann. Und wahlweise ist es dann plötzlich ein Hack und ein Hidden Feature und ein Easter Egg und was ich nicht schon alles gelesen habe, irgendwie die deutsche Presse sprach heute auch von Hack. Und dann fragt man sich ja schon, okay, dass das alles nicht so discoverable ist, da haben wir schon öfter darüber geredet, aber wenn jetzt solche Features schon als Hack bezeichnet werden, weil offensichtlich niemand sie kennt, dann muss sich Apple vielleicht mal Gedanken machen, dass sie irgendwie was sie falsch machen. Also ich finde das Force Neustart des iPhones wesentlich hackier als dieses Space-Tasten-Feature. Du meinst oben, rechts, rechts, Boss-Key. Genau. Es hat ein bisschen was da. Konami-Code, ja. Lustigerweise, ich kannte dieses Feature mit der Space-Taste von Dom. Ja. Er hat mir das erzählt. Und wir hatten letztes ist es aufgekommen, weil das war das Einzige, was mir in iOS 11 noch gefehlt hat, wie ich vorher das Touch ausgemacht habe. Mhm. Also es ist praktisch mit der Space-Taste jetzt ja auch ein neues Feature, das im Endeffekt fürs XR, also für den wie heißt das so schön? Haptic Touch, glaube ich, was im Endeffekt halt nichts ist, außer dass es halt es ist einfach nur ein Long Press, aber die haben es halt jetzt Haptic Touch genannt, weil sie nicht sagen wollten, dass 3D Touch da nicht drin ist. Fand ich auch, es ist eine große Gesichts-Nicht-Verlierungsnummer an der Stelle. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das dann bei der Touchbar sein wird, falls mehr Geräte die verlieren. Na, das sind dann Haptic Keys. Aber das Lustige war, dass ich bislang auch immer auf der Space-Taste gedrückt habe, um den Force-Touch da zu aktivieren und den Cursor also zumindest gefühlt. Insofern, wahrscheinlich hätte ich diesen Hack selber sogar. Da gibt es jetzt zwei interessante Aspekte dazu, wenn man jetzt nochmal über das Feature wirklich sprechen will und nicht jetzt über über den Metateil, können wir auch nochmal ein bisschen ausholen nachher, aber der eine ist, mit dem 3D-Touch kannst du halt auch oben an der Tastatur das machen. Das heißt, ja, du hast mehr Bewegungsfreiheit. Ja. Was jetzt beim XR und beim, wenn du 3D-Touch ausmachst, auf dem iPhone X nicht so viel Unterschied macht, weil man eh noch weit genug nach unten fahren kann von der Space-Taste wegen der Home-Affordance. Aber auf alten iOS-Geräten ist es natürlich schon relativ limitierend, weil man kann relativ wenig weit nach unten fahren von der Space-Taste. Aber was heißt limitierend? Die alten iPhones konnten das ja vorher dann gar nicht, oder? Genau, aber es ist trotzdem nicht so, also dieses, bei den alten ist es tendenziell eher so, okay, passt nicht so ganz rein, das Feature ist besser als nichts wegen links, rechts. Mhm. Aber so für die anderen geht es schon an der Stelle. Auch und die Zweifinger-Geste auf den iPads ist natürlich was schon seit Ewigkeiten geht. Ja. Also das ging, glaube ich, schon. Die habe ich aber auch sofort vergessen. Also entweder mit dem ersten iOS-Release, wo ich drüben war, oder noch davor sogar. Ist aber auch, wie gesagt, ein sehr verstecktes Feature, aber ein sehr wertvolles. Also ich finde es ganz gut, dass es die Runde macht, weil es natürlich diese indirekte Cursor-Steuerung schon viel Sinn macht. Also das ist schon definitiv was man gerne hat. Gleichzeitig hat auch was auf iOS ja immer so ein bisschen verpönt ist, indirekte Steuerung in irgendeiner Form. Aber eingeführt wurde die jetzt wegen des XR. Heißt es überhaupt XR oder XR? XR. Tenner. Wegen des Tenner-Phones. Ist jetzt meine. Wegen also, Willi die haben halt, Alf, das Tenner-Phone. Ja. Also, wie so Situationen laufen, Leute, die dieses so Features machen und dann wissen, dass das Feature da ist, was ja innerhalb von Apples schon dann zumindest die Leute sind, die das implementieren und machen und ihr Herz dran hängt, die versuchen dann auch das zu übersetzen, wenn die entsprechende Hardware das nicht mehr liefert, das ist irgendwie einzubauen. Und das ist im Endeffekt der Engineering-Grund dahinter, dass halt einfach kein 3D-Touch da ist. Und sie hatten nirgendwo anders mit der Geste hin. Also es gab auch mal so, ich glaube sogar in der Public Beta mal die Geschichte, dass der Zweifinger-Geschichte auch auf dem iPhone funktioniert hat. Mhm. So. Ja. Aber das war halt zu error-prone, weil du gerne, wenn du mit zwei Fingern tippst, doch mal zwei Finger auf dem Glas hast gleichzeitig und dann hast du aus Versehen den Cursor bewegt, anstatt das zu tippen und das war zu invasiv. Mhm. Also das ist da jetzt so ein bisschen der Background, warum das dann auf dem iPhone rausgefallen ist und dann später bei Force Touch wieder rein. Mhm. Ja. Also es ist eigentlich auch eine iPad-Feature. Wir sprechen von einem iPad-Feature, das auf dem iPhone gelandet ist und jetzt als Hack bezeichnet wird von der Welt. Ja, weil es jetzt einen größeren Markt erreicht wegen dem nicht mehr vorhandenen 3D-Touch. Ups. Tja, das hat jetzt lustigerweise niemand gehört außer uns, weil mein Telefon ja an einem extra Audiokanal angeschlossen ist, aber mein Telefon hat ein Geräusch gemacht. Ja, ich verstehe. Und das allgemeine Discoverability-Problem, ja, ist es. Die Tipps-App hat es einem wohl auch nicht erzählt, sonst wüssten es mehr Leute. Gibt es die Tipps-Apps eigentlich noch? Ich werfe die mal sofort weg, wenn ich sie sehe, aber ich glaube, es gibt sie noch. Ja. Tipps. Ja, interessant wäre, ob man da von Siri drauf zugreifen kann. Ah, weil das war ja damals so, also die Tipps-App kam, glaube ich, in iOS 8 oder so und die fand ich auch so die Bankrotterklärung eigentlich. Gleichzeitig meine nicht technisch, meine weniger technischen Bekannten und Freunde, für die war das immer so ein hilfreiches Ding eigentlich, deswegen war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Und man hat natürlich einfach nicht mehr diesen Luxus von die Welt kennt dieses Gerät. Also bei Release vom iPhone hatte man ja dieses tolle Handmodell und die 20.000 Videos, die man sich angeguckt hat, bevor man das Gerät sich erst gekauft hat. Das hätte das Original iPhone auch keiner verstanden, wenn man ehrlich ist. Das ist zwar alles schau dir mal an, also es gibt ja auch so Legacy-Dinge, die meines Erachtens hochproblematisch heutzutage sind, nämlich wie du Apps löscht. Das ist ja ganz am Anfang eingeführt worden, dass du da lange drauf drückst. Und da hat es zwar keinen Sinn gemacht, aber weil das iPhone so reduziert war, war das okay, dass du diese eine Geste lernst. Weil du konntest ja sonst fast nichts mit dem Teil machen. Aber mittlerweile ist es total out of place. Also es gibt ja sonst nichts, was so funktioniert und super verwirrend und naja. Ja. Also es gibt die Tipps-App übrigens noch, aber alle Collections, die ich hier habe, erklären eigentlich nur so richtige Basissachen wie mache ich einen Screenshot und so. Mhm. Okay, dann habe ich sie wirklich gelöscht, weil man kann ja auch eingebaute Apps löschen. Das kam irgendwie mit iOS 10, glaube ich. Das fällt mir übrigens erstaunlich schwer seit dem 10. Also ich habe ja jetzt erst das 10S, aber Screenshots zu machen, finde ich mittlerweile ziemlich error-prone. Echt? Also mir passiert es ganz oft, dass dann der Lautstärkeregler mit auf dem Screenshot ist, weil ich halt die eine Taste früher gedrückt habe, nämlich die Lautstärke-Taste. Ich weiß nicht, wie war Screenshot vorher mit der Home-Taste, ne? Da war das kein Problem. Power und Home, ja. Ja, und jetzt dadurch, dass ich beide gleichzeitig drücken will, passiert es halt oft, dass ich Lautstärke zuerst drücke, dann erst die Siri-Taste und dann ist die Lautstärke drauf. Das kannst du gar nicht reproduzieren. Nee, bei mir... Bei mir passiert das. Die wird nämlich dann schön mit aufgenommen. Ja, dann schon, ja, ja, klar, ja. Okay. Mhm. Ich mache immer noch dauernd aus Versehen Screenshots. Ja. Aber dann kannst du ja drauf tippen und dann drücken und dann Delete Screenshot. Das ist eigentlich ja, das drei ist Tabs. Voll super, das so, mit super. 25 Tabs, ja. Ja, ich weiß schon. Ich habe auch, der Mensch, der das programmiert hat, hat ordentlich viel Haue von mir bekommen, verbal intern. Zu Recht. Super ja. Lustig war auch bei uns letztens im Haushalt, als Aga sich einen Tee gemacht hat und dann Siri, Timer auf 3 Minuten. Siri, Alexa, Timer auf 3 Minuten. Und Alexa hat dann reagiert und Siri hat halt weiter geschlafen. Ja, aber Siri ist ja auch Hey Siri. Das war schon ein bisschen wie dieses Meme mit dem, naja, was wir alle nicht mehr sehen können. Dieses, ich schau mal woanders hin. Hm. Bild. Jo. Ja, also wenn ihr noch einen iOS-Hack braucht, der den Cursor benutzt, ja, die Leertaste. Die Leertaste. Ich glaube ja, Martin, dass heutzutage als Hack durchgehen würde, man kann mit diesem Hebel da links kann man stumm und laut schalten. Ja, stimmt. Das wissen wahrscheinlich auch genauso wenig Leute, wie das mit der Space-Taste. Das kann ich tatsächlich bestätigen aus täglicher E-Mail-Erfahrung. Ja. Was mir jetzt unsere Berichterstattung nochmal, wir haben nicht erklärt, wie es geht eigentlich. Also genau. Lang gedrückt halten auf der Leertaste bewegt den Cursor indirekt, wenn man Text eingibt. Und fest drücken auf 3D-Touch-Geräten auf der Tastatur irgendwo bewegt den Cursor indirekt, ist dann weiterfahren mit dem Finger. Und eben 2 Finger und bewegen auf dem iPad. Korrekt. So. Dann haben wir das Feature auch erklärt und nicht nur gemeckert. Ja. Tatsächlich so minimal. Rat geleistet sozusagen. Ja. Nein, das ist nicht deutsch. Ich bitte übrigens mich zu entschuldigen, ich bin immer noch massiv im Jetlag und kann schwer gerade ausdenken gerade. kommen wir zur nächsten News und da geht es um Sony und das Ende, na ich weiß nicht, will nicht sagen das Ende, aber zumindest dieses Jahr, nächstes Jahr auf der E3 wird es kein Sony-Event geben. Ja, und was Schöneres ist es, dass Sony mit dieser Präsentation, die sie dieses Jahr gemacht haben, da sich verabschiedet hat. Ja. Mit dieser irren Präsentation. Wir erinnern uns, das ging los damit, dass sie irgendwie die ganzen Leute in so ein Zelt reingefrachtet haben, um da den Trailer zu Death Stranding? Nein, das Zombie-Ding. Last of Us 2. Das zu Zombie-Ding. Naja, das ist ich doch hätte das jetzt Zombie-Ding. Nee, nicht Daisy, sondern wie heißt das andere Zombie-Ding, was auf Sony läuft? Ach Gott, ich weiß Daisy? Nicht. Nein, es gibt jetzt dann noch eins. Ein noch mehr Zombie-Ding, Zombies. Wo ganz viele Zombies hinter dir herrennen. Ich hatte darüber gesprochen, wurde auch auf der EGX gezeigt. Aber ich habe Days Gone. Genau. Mhm. Okay. Nein, es ging tatsächlich um Last of Us 2. Und nach dieser Präsentation des Trailers durften dann irgendwie alle Gäste von einer Örtlichkeit zur nächsten Örtlichkeit dackeln. Und währenddessen gab es irgendwie so Rahmenprogramme mit schrecklichen Moderatoren, die dann irgendwie diese Stunde, die das gedauert hat, bis das Publikum woanders war, mehr oder weniger überbrücken mussten. Und dann kam der japanische Flötenmann und ja, andere seltsame Dinge. Ja, nun ist ja der Trend nicht neu, von der E3 wegzugehen und die Pressekonferenzen im Umfeld zu halten. Ja. Ich glaube, EA macht das schon länger. Nintendo hat das ja auf vorproduzierte Videos umgestellt. Genau. Allerdings Sony hat angekündigt, tatsächlich gar nichts zu machen während der E3. Ja. Mal sehen. Also auch nichts Paralleles. Ja. Ich frage mich, ich habe mich sowieso schon länger gefragt, warum das überhaupt noch so ein Ding ist, dass auf der E3 alles gleichzeitig angekündigt wird, weil das ja im Wesentlichen nur dazu führt, dass alles ineinander untergeht. Und gerade die großen Player haben ja alleine genug Pressewirksamkeit, um halt irgendwie selbst mal eine Keynote zu machen. Also das ist dieser Event-Charakter. Das ist wie, wenn plötzlich alle Fußballnationalmannschaften gegeneinander spielen. Naja, aber innerhalb von wenigen Wochen und dann ist es eine WM. Das ist jetzt, also nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, ja. Nein, du hast natürlich recht. Weil, also die nehmen sich, also das bringt denen ja nichts, wenn sie da gegeneinander antreten. So, weil es ist halt schon irgendwie ein Event und man will so sehen, wer hat denn dieses Jahr die Nase vorn? Na gut, aber das ist ein Interesse. Ein bisschen schade, wenn es wegfällt. Ja klar, aber das ist ein Interesse der Presse und das ist ein Interesse der Fans vielleicht. Genau. Ja. Aber das ist halt nicht im Sinne von Sony oder Microsoft oder wem auch immer. Ja, das Absurde ist ja, dass solche Sachen trotzdem immer wieder gemacht werden. Ich meine, im Brettspielbereich hast du die zwei großen Spielemessen und alle Spiele erscheinen zum gleichen Zeitpunkt. Das wird jetzt ein bisschen durch die Internationalisierung aufgeweicht, aber war das sinnvoll? Irgendwie auch nicht, oder? Nee, ich habe mich auch total gewundert, weil ich habe es gerade kürzlich recherchiert, weil ich mir gerne ein Brettspiel kaufen wollte, das es gerade nicht gibt. Und die vierte Auflage erscheint dann irgendwie demnächst zu irgendwie oder sollte zu Spiel erscheinen und tat es dann nicht oder so. Aber ich fand das seltsam, dass ein US-Brettspiel sich irgendwie an deutsche Spielemessen für Erscheinungsdaten orientiert. Aber es ist auch wohl offensichtlich so. Ja, und man kann natürlich auch festhalten, früher hat es alles viel mehr Sinn ergeben, weil man konnte sich halt nur über so eine Messe gut informieren und die ganze Presse erreichen. Das sind ja alles Faktoren, die heutzutage keine Rolle mehr spielen. Wir erinnern uns Macworld Kino. Ja. ja, und da ist natürlich dann wieder interessant, ob die E3 dann den gleichen Weg geht, wenn die Hersteller abspringen. Vor allem, wenn einer losläuft, dann laufen oft ja auch andere hinterher. Es wird ja auch gemunkelt, dass das Ganze mit der PlayStation 5 zusammenhängt. Insofern, dass die wohl 2020 kommen wird. Das heißt, nächstes Jahr haben sie so gut wie nichts zu zeigen, wollen die nächsten Sachen, die dann für die neue Konsole erscheinen, nicht zeigen. Und das, was sie letztes Jahr dieses Jahr gezeigt haben, kommt halt alles erst noch Ende 2019. Insofern haben sie wohl vielleicht auch nicht so viel. Ja, also das würde auch Sinn ergeben, gerade im Hinblick darauf, dass man halt am Ende so einer Generation angekommen ist und da halt nicht mehr so viel passiert, gerade wenn man was für die Zukunft noch ankündigen will. Ich finde schon auch erstaunlich, dass man jetzt immer noch so Spiele auf einer Box spielt, die so alt ist, wenn man denkt, wie früher so gefühlt. Na, ich weiß nicht, wann ist die erschienen, die PlayStation 4 2012? 13? 14? 13? Weiß ich nicht. Gute Frage. Jetzt muss ich mal recherchieren, das wäre ja sonst peinlich. PlayStation 4, ich habe das erzählte Internetsuche ist gar nicht so schlecht, habe ich beim Nachhören der letztwöchentlichen Folge gemerkt. 2013 habt ihr auch, ja genau, da habt ihr auch das gemacht. 2013 und Ende in Europa und Amerika und Anfang in Japan. Und Anfang 2014 in Japan. Mhm. Wie, die kamen in Japan nach Europa raus? Krass. Ja. Und Aufschlag. Wenn man das mal vergleicht, dann war da welches iPhone? Das iPhone 5S aktuell. Mhm. Das neue Frontmodell. Mhm. Also das waren noch die kleinen alten. Und das ist schon interessant, das mal so zu vergleichen. Ich finde aber auch, dass sie diesen Kniff, den sie dieses Mal gemacht haben, dass sie wirklich einen Hardware-Update Midterm so mehr oder weniger liefern, finde ich eigentlich konsolentechnisch ganz nett, weil so die Art und Weise, wie Konsolenspiele jetzt sind, ist es schon auch okay, dass es einfach nur einen kleinen Hardware-Boost gibt, mit dem man dann ein bisschen mehr Features hat für die AAA-Games, weil dann hast du halt zwei Konfigurationen, mit denen du leben musst und kannst und unterstützen. Was immer noch schicker ist als 27.000 Buttons an irgendwelchen Einstellungen. Was so mein Anti-PC-Feeling ist immer noch. Ja. Wobei an sich natürlich jetzt neue Hardware jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal dieser Generation war. Also man denkt halt an die ganzen Slim-Sachen auch der letzten Generation schon. dieses Mal war halt der besondere Fall, dass es irgendwie mitten in der Generation so diesen 4K-Trend gab, den man irgendwie hinterherlaufen wollte, der auch nur so semi irgendwie eingeschlagen hat, finde ich. Also weiß nicht. Ja. Also zumindest halt in meinem Umfeld. Ich kenne niemanden, der einen 4K-Monitor tatsächlich nutzt und dafür eine PS4 Pro braucht. Ich. Ja, okay. Und man will dann auch nicht mehr zurück, wenn man das mal hat. Okay. Also es ist schon auch so, man sieht es schon gut genug, finde ich, dass es viel ausmacht. Also ich habe jetzt ja gerade auch nochmal mein Zeug aus Amerika ist endlich angekommen. Mhm. Und da war eben auch ein relativ kleiner 4K-Fernseher mit dabei. Und dann switche ich endlich von meinem Full-HD-Fernseher von vor 10 Jahren oder 15 Jahren vielleicht sogar, weiß ich nicht, auf den 4K. Und es ist schon, ich mag das schon. So. Also ich finde das schon lohnenswert. Bei Video- und Fernsehcontent ist es so, ja, da kann man es verkneifen, finde ich. Da finde ich es mir jetzt nicht so großartig. Aber gerade für Spielen ist es schon nochmal eine andere Sache. Aber es ist halt gefühlt halt wie ein Retina-Display, wo man nicht mehr ohne sein will, wenn man es mal hat und es funktioniert. Aber es ist eigentlich auch so, man wusste noch nicht, dass man es braucht. Verstehe. Gut, dann bin ich noch im Land der glückseligen Ignoranten sozusagen. Ja. Das war es im Prinzip dann auch mit den Neuigkeiten für diese Woche. Aber wir haben diese Woche wieder einen ausführlichen Entwickler-Special-Teil. Ich will vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weil sonst wahrscheinlich vor den Empfangsgeräten die Leute sich die Haare raufen. Natürlich war das auch wegen des VR-Trends eine Sache, dass Sony da drauf gesetzt hat. Bei Sony schon, aber bei der Xbox nicht. Ja genau, Xbox hat ja da nichts. Aber du brauchst für PSVR brauchst du auch keine PS Pro, 4 Pro. Nee, aber da macht es den größten Unterschied. Ja, also da hast von du mehr Qualität. Auflösung. Okay. Also die PlayStation VR läuft nur mit voller Auflösung mit der Pro. Und das sieht man. Gut, ja. Gut. Ja, hallo. Ja, guten Tag. Ich kann noch gar nichts sagen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil da muss man erst meinen Kopf draufsetzen. Aber da wird demnächst hier ein... Genau, wir berichten live, wie er sich um den Tisch bewegt und die Tasche ablegt, eine Lautstärke macht. Wir kommentieren das Sport an. Podcast spät einsteigen. Jetzt mal hier. Jetzt zurück auf die Agenda. Den Tobi begrüßen wir, wenn er ein Mikrofon hat. Ja, hallo. Hallo. Heute hast du es mal hingekriegt, das ja hallo sozusagen wie wir. Ja. Ja, sonst müsst ihr immer sagen wie ich. Dieser Stuhl ist komisch. Ja. Ja, habt ihr mir den schlechten Stuhl zugeschossen? Mhm. Okay. Genau. Guten Tag. Heute etwas zu spät. Ich bitte die Verspätung zu entschuldigen. Heute war mein erster Arbeitstag. Aber dafür muss ich früher gehen. Insofern. Sehr gut. Was? Haben wir praktisch maximal interessante Podcast-Bewegungen und Lautstärken, Untermalungen zwischendurch, sofern Martin das nicht rausschneidet. Ich halte das für schwierig, das rauszuschneiden, während andere reden. Mal sehen. Gut. Ich war dabei, überzuleiten zu dem Entwickler-Spezialteil. Ja, ich habe den da reingeschrieben, ein bisschen vorgezogen, weil es ist zwar ein bisschen Nachklapp, aber ich muss ja früher gehen. Cool. Und deswegen immer so ein bisschen Entwickler-Titbits von meiner Seite, weil wir haben ja jetzt schon zum wiederholten Mal über Notarization gesprochen und wir hatten immer nur so Halbwissen und dann haben wir gesagt, wir gucken nochmal nach. Dom hat eine Hausaufgabe, sich das mal anzugucken. Genau. Und letztes Mal haben wir geklärt, okay, Notarization erfordert kein Sandboxing. Das heißt, es ist zumindest keine Einschränkung auf der Seite. Das heißt, können nach wie vor ungesandboxte Apps rausgehauen werden. Es geht auch automatisiert. Dauert im Moment so ein paar Minuten, bis es durchnotarisiert ist. Auf der Session hatten sie damals noch gesagt, eine Stunde, aber sie planen, also maximal eine Stunde, aber sie planen an, dass sie mehr Performance draufwerfen. Mhm. Im Moment ist es also zu verknusen. Das ist nicht so tragisch. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Interessant ist aber, dass man die Hardened Runtime anmachen muss und die Hardened Runtime, da war so ein bisschen, okay, was ist es jetzt eigentlich und haben wir auch geschwurbelt und also einerseits Hardened Runtime ist wirklich nur ein Flag beim Signen, so von der initialen Veränderung. Und das heißt dann, das Binary hat das Flag gesetzt. Wenn das Binary das Flag gesetzt hat, dann beachtet das Binary drei potenzielle Entitlements, die das wieder aufweichen können. Aber wenn man das nicht aufweicht, heißt es, jedes Codesegment muss sowohl gesigned sein als auch abgesegnet und nicht als auch vom entweder von Apple oder vom selben Entwickler gesigned sein. Das heißt, man kann praktisch, wenn man Plugins hat und so weiter, können dann nicht irgendein Code ausgeführt werden, also wirklich codesegmentmäßig, sondern nur welcher, der entweder von dem Entwickler, der das Original-Binary gesigned hat, oder eben Apple Frameworks, die mit reingelinkt worden sind. Da geht es um so Zeug nachladen wie Safari-Plugins. Zum Beispiel. Wenn man dann was nachladen will, dann kann man da ein Entitlement reinsetzen, dann kann man das erlauben, dass man was nachlädt. Also eben gerade für Third-Party-Plugins muss man das dann machen im Moment. Ist auch nicht vorgesehen, dass sie das verbieten. Ist also keine Temporary-Geschichte, sondern ist eher was man macht. Dann gibt's noch so fürs Debugging, sowohl debugged werden können, als auch andere Tasks debuggen, ist ein Flag, das kann man setzen. Also wenn man praktisch Debugger sein will auch, dann muss man das auch ein bisschen aufweichen, weil da muss man ein bisschen in die Runtime reingucken, gegenseitig. Das macht dieses Flag, also das die Hard Runtime anmachen, ist nur ein Flag beim Code sein, automatisch von Xcode gemacht, wenn man es signiert und notarisieren lässt. Und das war jetzt der letzte Teil von Notarization. Also insgesamt finde ich, es ist ein wünschenswertes Ding, weil was sie halt machen, ist wirklich, sie checken gegen Schadcode an sich. Und sie haben ein bisschen eine feingranularere Möglichkeit, das Ding dann auch zu verhindern. Also sie haben dann auf der Session damals auch gezeigt, wenn dann Chartcode drin wäre und sie haben es irgendwie erst später entdeckt wohl auch, dann steht es dann auch so direkt in dem Öffnen-Dialog, wo man gefragt wird. Dann sagt er, okay, das ist jetzt böse Software. Das klingt nach einem coolen Kompromiss, also zwischen dem, was in iOS gilt, du darfst überhaupt keinen ausführbaren Code nachladen, und dem, was auf dem Mac einfach, du kannst es auf dem Mac nicht so streng handhaben. Das heißt, da in, wie kann ich ausführbaren Code nachladen, dann irgendwie eine Art von Sicherheit reinzubringen, das sieht nach einem ganz okayen Kompromiss aus. Ja, so ist es. Also alle Binaries, die mit ausgeliefert werden, die direkt ausführbar sind, müssen das so unterstützen. Binaries, die dann von Sachen in dem Package nochmal nachinstalliert werden mit extra User-Consent, müssen das nicht. Also man kann selbst so einen hybriden Ansatz fahren und dann noch einen Installer mitliefern, den der Kunde dann nochmal akzeptieren muss. Und der Installer, da gucken sie im Moment nicht rein. Die Frage ist, ob sie das in Zukunft machen werden. Das war es zur Notarization von meiner Seite. Ja. Und ansonsten habe ich noch einfach nur so kleine Entwicklertools, weil ich jetzt mich gerade wieder ein bisschen im Web begebe. Und was ihr auf dem Web mit REST... Nein, Dom begibt sich ins Web. Wer sich ins Web begibt, weiß ja. Ja, der muss die REST-API benutzen. Und wenn man REST-API benutzt, dann kommt da oft sehr langes JSON bei raus. Und wenn man sich angucken will, was in dem JSON so drin steht, dann ist das oft so ein bisschen unübersichtlich. Und da gibt's ein sehr nettes Node-Tool, was natürlich auch wieder heißt, wenn man Node installiert hat und den Node-Packet-Manager. Das muss man sich auch erstmal antun wollen. Nicht jetzt deswegen, weil es schwierig ist, sondern weil dann die ganze Welt des JavaScripts auf deinem Rechner liegt und interessante Dinge macht. Nichtsdestotrotz, für ein Kommandozeilen-Tool, das man nur ab und zu mal ausführt, ist es total okay. Und was dann passiert ist, das JSON wird gelesen und konvertiert in was eher aussieht wie YAML, um jetzt weiter im Jargon zu bleiben. Und das ist ein Datenformat, das im Endeffekt so ein bisschen aussieht wie so Key, Doppelpunkt und dann der Inhalt und dann eingerückt ist danach. Das ist dann fürs Debuggen relativ übersichtlich. Und das Schöne ist auch, was bei JSON meines Erachtens am meisten nervt, ist, du hast Strings, die Strings müssen immer in einer Zeile sein, dürfen nicht ungebrochen sein und müssen alles escapen, also müssen vieles escapen, was da drin steht. Also dann hat man oft sehr unübersichtliche Strings, die da dahinter stehen. Und wenn man das durch Pretty JSON, jetzt habe ich es auch mal genannt, durchjagt, dann hat man eben schönen Klartext dahinter, und zwar entweder einzeilig ohne irgendwelche Apostrophe so einfach nur so dastehen, weil es ist mehr zum Angucken, oder wenn es mehrzeilig ist, dann auch so, dass die Returns Returns sind und es halt so ein Here-Doc-Syntax ist, also so drei Anführungszeichen dann drumherum. Also ich weiß nicht, ob das dann passbares YAML rausspuckt oder nur eine Debug-Interface, aber es ist sehr fein, finde ich. Es ist dann kein JSON mehr, kein parsbares. Nee, genau. Aber es ist so, wenn du eine URL zum Beispiel da drin hast, die du suchst, die unter einem Key abgelegt ist, dann siehst du halt einfach, anstatt dass du so ein nicht umbrochenes Ding hast, und du kannst es natürlich auch durch irgendwelche Pretty Printer ansonsten durchlassen, die einfach nur ein bisschen Returns reinmachen und ein bisschen Eindrückung. Aber selbst das hat, wie gesagt, den Nachteil, dass du den String dann noch deescapen musst in irgendeiner Form. Und das musst du mit Pretty JSON nicht mehr. Mag ich. Cool. So, das ist das eine. Und das andere ist eine sehr, sehr schöne Cheat-Sheet-Tipp-Seite, die heißt devhints.io und verlinkt hier in den Shownotes haben wir die Seite für Bash, wo einfach ein paar Bash-Tricks drinstehen, also wie man denn so die Shell bedient, also auch Shortcuts plus halt so kleine Snippets, die einem helfen, das zu verstehen. Also ich habe öfter mal so ein Machen meiner Schleife über mehrere Files und so. Was ist es denn? Ich habe das Zeug alles bei mir so in einem Notes-Node, was graues ist, aber synkt auf meine Geräte. Und das ist eine große Sammlung von Hints, von nicht nur für Bash, sondern für alles Mögliche. Mit einer schönen Suche obendrauf, mit einer sehr, sehr schönen Webseite. Plus, das ganze Ding ist on GitHub, also man kann ihm sowohl was, also der Person, die das published, sowohl was contributen, wenn man will. Oder man kann sich auch einfach das Gerüst klauen und auf die eigene Seite packen, was ich mir schon mal fast überlegt habe, eben für genau diesen, alle diese Dinge, die ich immer irgendwie machen muss, weil es hübsch ist und im Endeffekt nur so eine Ansammlung von Markdown-Files ist mit ein bisschen mehr Zucker obendrauf, also ein, zwei zusätzliche Keywords. Und das Ergebnis ist halt wirklich eine sehr, sehr schöne Webseite, wo man das einfach auf die Schnelle findet. Also ja, selbst lokal hosten und dann das Zeug irgendwo hinlegen, wo es dann an der Dropbox synkt oder so, wäre auch eine Idee. Für alle, die irgendwo auf ihrer Datei 1 bis n snippets.txt liegen haben. Genau. Also fand ich sehr schön, hat mich überrascht, dass das so umfangreich und hübsch ist. So, und das sind auch immer, das sind eigentlich genau die Sachen, die man immer nachschlägt. Ja. Wie gehen nochmal For Loops in Bash? Ja. Und so. Was ich hauptsächlich dann brauche, wenn ich automatisch Zeug kleinrechne, sowohl Videos als auch Bilder, ja, also gerade für irgendwelche Image Assets oder SVG-Optimierer über Dinge laufen lasse auch, also, und das ist ja sehr fein. Das ist sehr, sehr praktisch. Gut. Wir kommen nahtlos zum Konsum und fangen an mit was Altem, was jetzt wieder neu ist. Ja, das bleibt auch bei mir. Kennt ihr das? Ah. Habt ihr damals auf der PlayStation Spyro gespielt? Welcher? Nee. Eins. Was ist das? Weil, also, der Vorgänger vom Vorgänger vom Vorgänger von deiner PlayStation. Also es war ja sehr... fast... Es war ja sehr fein damals bei der PlayStation, war ja alles schön 3D, aber irgendwie haben die IPs für ein bisschen gefehlt im Verhältnis jetzt zu Nintendo. Und Super Mario 3D war ja mit Super Mario 64 ein großer Hit. Und dann hat PlayStation eben einerseits Crash Bandicoot sich da ja aus dem Hut gezaubert als so Pseudo-Jump'n'Run 3D-Ding, was ja auch ganz nett war, aber so ein bisschen vom Spiel her zumindest für meine Begriffe so lala. Mhm. Und dann haben sie halt mit Spyro im Endeffekt den Mario 64-Äquivalent da nachgelegt. Das heißt, es ist jetzt kein Klempner, sondern es ist ein Drache. Und es ist ein bisschen begrenzter, die Welt so an sich. Es ist jetzt nicht so umfangreich wie das fand ich ganz interessant. Also wohl, sie hatten zwar eine CD und nicht nur ein Modul, aber sie hatten trotzdem insgesamt ein bisschen eine begrenztere. Da war so viel 3D drauf. Aber schon eine sehr hübsche für damalige Verhältnisse. Und jetzt vor kurzem, es wurde schon länger angekündigt, ist eben das Remake dessen rausgekommen. So ähnlich wie bei Crash Bandicoot oder Ratchet & Clank und so, gab es halt so richtig so ein voll ernst gemeintes Remake. Und das ist sehr süß. Ja, ich mochte Spyro von als Charakter schon immer ganz nett, weil es ist sehr süß und es ist vom Spiel, spieltechnisch ist Spyro auch gut. Es ist jetzt kein Mario so. Also man merkt schon ein bisschen, dass es von der Steuerung her ab und zu ein bisschen hakeliger ist und ein bisschen weniger austariert von dem Jump'n'Run-Charakter. Aber es ist schick, weil es ein kleiner Drache, man muss rumlaufen, man kann Zeug in Flamme setzen, so ein bisschen. Ich denke immer so ein bisschen, ich will Feuermann werden, so mit Grisou, der kleine Drache. Ja. So. Und er hat halt jetzt auch wirklich noch mehr Voiceovers und Charakter bekommen. So, ist ganz nett. Er kriegt immer Hinweise von den größeren Drachen, die er befreit. Er oder sie, keine Ahnung. Und dann sagt er immer Snappy, Snappy Zeug. Und das ist alles süß. Süßes, kleines Fliegedrachen, Comic 3D, Hopse-Spiel. Ich habe jetzt nur den ersten Teil angespielt. Die anderen zwei habe ich auch auf der PlayStation damals nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob die dann für die PlayStation 2 rauskamen oder wie alt die dann sind. Aber so, das ist mal nett für zwischendurch, meine Welt spielen, also auch so mit Oberwelt und dann unterschiedlichen Levels und alle Diamanten finden und die Geheimnisse finden und so. Das ist alles schick gemacht. Mag ich. Und ist jetzt für PlayStation? Für PlayStation 4 jetzt, genau. Ah ja. Okay. Mhm. Die ganze Trilogie. Ist das ein Exclusive? Ja, ja. Das Spyro war dann auch damals. Mhm. Die Trilogie ist auch für Xbox One erhältlich. Zumindest laut Webseite. Ah. Auch exklusiv für Xbox One. Habe ich jetzt einfach angenommen, dass es ein Exclusive ist. Interessant. Das ist ja aber nicht, Crash das Bandicoot ist aber nicht... Nee, das nicht. Aber Spyro ist ja nicht mehr Insomniac, sondern das wird jetzt von Activision vertrieben. Mhm. Und die machen, was sie wollen. Okay. Auch recht. Fact-checking for this episode was done by Martin Pittenau. Ich lasse mich ja gerne korrigieren. Fact-checking ist ein bisschen viel für, ich habe auf der Website geklickt und da stand Xbox One. Ich hab da mal einen Artikel gelesen, wo der Harry Potter Schauspieler als Fact-Checker bei einer Zeitung arbeitet. Oh ja. Dann sind die banalsten Details. Haben Sie, wie viele Räume haben Sie? Haben Sie 76 Räume? Haben Sie einen Raum 103 B? Haben Sie, das ist krass. Das ist ein sehr lustiger Artikel, war vor ein paar Wochen, glaube ich, im New Yorker, mhm. Ja. Das war sehr cool. Ja, und die Grafik ist natürlich wesentlich besser, als sie war. Ja, und auch wirklich gesagt, sehr schick für jetzt auch. Ja. Also es ist nicht nur so ein Remake-Style, sondern wirklich so, das könnte auch jetzt rauskommen und schick sein. So. Das war bei Crash Bandicoot so ein bisschen dazwischen. Ja, natürlich ist es leider nicht immer der Fall. Es ist leider nicht immer der Fall. Bei den Remastered und Remakes. Ich denke da nur mit Grausen an Secret of Monkey Island. Ja, für mich war eine Zeit lang Remake synonym mit Lass die Finger davon. Weil das war irgendwie eine IP nochmal ausschlachten, ein bisschen aufhübschen mit wenig, für wenig Geld und also das ist eh cool, dass die, dass Remakes jetzt tatsächlich okaye Spiele teilweise sind. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich zum nächsten Ding überleiten soll. Ich frage dich einfach, Dom. Okay, Spiele sind auch. Sorry. Ist es denn jetzt so schlimm wie gedacht oder ist es besser? Wir sprechen von Fallout 76. Oh, da habe ich zwischendurch ein paar Teile verpasst. Oh, ja, das Fallout 76. Das wurde ja angekündigt auch auf dieser E3, glaube ich, oder? So mit großen Plattham und Ding nochmal. Und ich bin ja ein großer Freund des Fallout-Universums, deshalb konnte ich nicht umhin, um auch diesen Kaufen-Knopf dann jetzt zu drücken. Wie schlimm ist es denn? Also, ich kann es noch nicht so genau sagen. Das Problem ist, sie haben halt Fallout jetzt zu einem MMORPG gemacht. Ich verstehe nicht, wieso. Das ist so mein Teil, weil das, was Fallout für mich ausmacht, ist eben so die Singleplayer-Open-World-Experience und nicht, dass jetzt Events stattfinden und man irgendwie andere Leute vielleicht abknallen kann oder nicht. Und das Problem ist ein bisschen, was ich in den Testberichten gelesen habe und was mir jetzt selber auch schon ein bisschen unterkommt, sie haben halt alle NPCs entfernt. So. Das heißt, NPCs gibt es nur im Sinne von entweder Roboter so ein bisschen noch, so diese Helferroboter von Fallout, die dann immer so sind und die Überwachungsroboter, auch vom Stil her die gleichen. Vielleicht gibt es auch noch die Mutants und so, muss ich mal gucken, aber die menschlichen, zumindest die menschlichen NPCs haben sie alle entfernt, weil die sind alle tot. Das heißt, man hat immer Audioaufzeichnungen von denen oder Terminal-Texte lesen, was ja Marcel überhaupt nicht das mag. Das ist ja mal was Pfiffiges. Und ich bin im Moment, also mich nervt ein bisschen, dass ich online mit anderen spielen an der Stelle. Also ich würde fast am liebsten das Internet abdrehen oder irgendwie das ausmachen. Ich wäre wahrscheinlich von, also es gibt ab Level 5, da habe ich jetzt bis hingespielt, kann man Player versus Player oder spielt alle alleine oder spielt alle gegeneinander auswählen. Irgendwie, ich weiß noch nicht genau wie, ich habe da so ein Screen bekommen, dass es jetzt ist. Jetzt ist Level 5, jetzt kann es passieren und ich wurde auch schon angeschossen von Leuten. Und wenn man nicht zurückschießt, dann machen die nicht so viel Schaden und kriegen auch die Polizei auf dem Hals oder so. Weiß ich nicht. Ich habe keine Lust, mit vielen Leuten zu interagieren in dem Spiel eigentlich, sondern eher so ein bisschen die Welt zu explorieren und dann zu akzeptieren, dass andere da sind. Vielleicht werde ich auch der Misanthrope, ich knall einfach alle ab, Person dann irgendwann später, wenn mir das zu viel wird. Ich habe keine Ahnung. Der Teil, unklar. Was damit einhergeht, also was schlimm ist meines Erachtens, ist der Teil, der für mich Fallout auch zu einem tollen Spiel gemacht hat, war dieses Wettsystem, wo man die Zeit anhalten kann und dann mehr oder weniger so gefühlt in dem Ego-Shooter und Third-Person-Shooter-Situation ein bisschen Rollenspiel-Rundencharakter reinzubringen über seine Action-Points und über die Endurance, die man so hoch levelt. Das heißt, selbst so schwierige Gegner sind dann nicht eine Ego-Shooter-Fein, Feinmechanik-Geschichte, sondern eher so ein, okay, wie verteile ich jetzt meine Action-Points auf die Gliedmaßen, die jetzt besonders gut zu treffen sind, mit ein bisschen mehr Rollenspielcharakter. Dadurch, dass es ein Online-Spiel ist mit anderen Menschen, die es auch gerne in Echtzeit erleben würden, angeblich laut Bethesda, geht es jetzt nicht mehr. Und ich weiß noch nicht mal, wie man Wets aktiviert. Das finde ich das Schlimmste, weil es gibt's immer noch und ich habe auch ein paar Punkte, aber ich weiß noch nicht, wie ich jetzt das hilfreich einsetze. Ich habe irgendwie den Knopf übersehen. Können wir später noch bei Red Dead Redemption vielleicht auch drüber sprechen, wie toll Bedienungshilfen sind und Erklärungen. Und das war so ein bisschen fad. Also das wird mir schon irgendwie helfen, hoffentlich noch. Das wäre jetzt an sich, die Welt, die ich bisher gesehen habe, ist recht hübsch. Das ist technisch jetzt nicht mehr so hinter dem Berg, wie es jetzt bei Fallout 4 noch war, wo man sich gedacht hat, oh, Grafik aus dem letzten Jahrtausend. Es ist aber auch kein Horizon oder God of War. Es ist irgendwo dazwischen. Aber es ist deutlich besser geworden. Es ist jetzt näher dran an den Skyrim und den anderen Bethesda-Titeln, die halt durchaus ein bisschen politischere Grafik schon hatten und nicht so. Ja. Wie funktioniert das mit dem Multiplayer? Hast du dann bei jeder Session, die du spielst, andere Mitspieler? Die sind da einfach in der Gegend, in der Nähe und laufen rum und die starten alle aus demselben Ort. Deshalb hat man so ein bisschen so dieses MMORPG-Gefühl, wo man dann, wenn man in den Heimatstädten ist oder so weiter, da sind halt relativ viele dann, wie viele da jetzt wirklich sind und wie ich mich mit denen dann... Aber die sind nicht persistent, also dass du immer mit den gleichen gekoppelt wirst. Man kann irgendwie so schon sich befreunden und Social und Team, aber da ich da keinen Bock drauf habe, weiß ich nicht genau, okay, wie das funktioniert. Gut. Und ansonsten war es jetzt auch so, obwohl es so eine Startsequenz ist, habe ich jetzt schon Leute mit Level 55 gesehen, die vor meiner Nase waren. Das fand ich ein bisschen schräg, aber es ist nicht... Also diese ganze Austarierung, die so MMORPGs brauchen, die wie Warcraft, World of Warcraft halt auch schon gut gemacht haben, oder wie heißt's, wie ist denn das andere, was Annalena immer gerne spielt? Oh, Mist. Das andere große. Da wird sie mich jetzt hauen. League of Legends. Dingsbums Online. Guild Wars, glaube ich. Ja, Guild Wars 2, glaube ich. Ich verwechsel die Titel alle. Da hast du diese komischen Haufen, wo die Anfangsquests sind bei den Leuten und sieht es so ein bisschen, es ist so ein bisschen skurril, aber funktioniert. Und wenn du dann in die größeren Ecken vortrittst, wo weniger Leute sind, geht es automatisch. Und irgendwie traue ich Bethesda nicht zu, das gut gemacht zu haben. So einfach nur aus Erfahrung. Ich mag die Welt so gerne, ich werde mir trotzdem dieses Spiel nach und nach erforschen. Von den Spielelementen her haben sie auch lustige Dinge geändert. Das heißt, wenn man jetzt aufsteigt, dann kriegt man so, die Perks sind jetzt Karten, die man dann aktivieren kann. Das heißt, man kann mehr von diesen Karten sammeln und dann unterschiedliche von denen aktivieren. Man ist jetzt nicht mehr so festgefahren wie früher, was wahrscheinlich für ein andauerndes Online-Spiel auch besser ist, weil man dann nicht mehr diesen Moment hat, wo ich spiele es jetzt in die Richtung durch und jetzt habe ich mich da festgefressen auf irgendeinem Tech-Tree und komme nicht mehr auf die andere Seite. Das ist dann, wenn man nur einen Charakter haben soll, wobei man kann auch mehrere haben, dann passt es. Ja, kann man machen. Für mich ist es leider keine Verbesserung. Grafisch ist es eine und bisher hat mich jetzt noch nichts vom Hocker gehauen, aber auch noch nichts super abgeschreckt von dem, was da war. Ja, so. Ja, schade. Du hattest es gerade schon angesprochen, es gibt einen anderen großen Spieletitel, über den wir hier noch nicht gesprochen haben, nämlich der schrumpfende Horsehoden-Simulator. Jetzt hast du den einzigen Kommentar vorweggenommen, den ich zu diesem Spiel hatte. Spoiler! Ich habe zwei. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Es geht um Red Dead Redemption 2. Und für alle, die das nicht im Vorfeld schon 28 Mal gelesen haben, ist es tatsächlich so, dass wenn es kalt wird, die Hoden deines Pferds schrumpfen. Das hat man wohl extra mit reinprogrammiert, wegen Realismus oder so. Aber was ist sonst so Ersteindruck? Ja, ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Vielleicht eine Stunde in Spielstunde? Ja, zwei Stunden. Zwei Stunden. Das waren schon zwei Stunden. Oh mein Gott. Ich hatte ja damals, als ich Horizon Zero Dawn kennengelernt habe, ein bisschen Probleme mit dem Tutorial, weil ich das relativ fad fand. Mhm. Glücklicherweise hatte ich mich da durchgebissen, dann, als ich beim Dom war, und danach hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit Horizon. Bei Red Dead Redemption ist es so, dass das ein Déjà-vu-Quadrat ist. Das heißt, ich bin, glaube ich, immer noch im Tutorial. Und muss leider sagen, es ist eine Qual. Es ist für mich wirklich eine Qual, sich da durchzukämpfen, was dazu geführt hat, dass das Problem bei dem Spiel ist ja, dass alle sagen, es ist das tollste Spiel der Welt. Oder ganz viele sagen, es ist das tollste Spiel der Welt. Und ich natürlich dann auch das Gefühl habe, da kommt jetzt dann noch was. Ich muss bloß durchhalten. Ich muss bloß den langweiligen Anfang hinter mir lassen. Ich muss nur die Untertitel lesen, weil ich die Sprache nicht verstehe, weil es halt so ein amerikanischer Slang ist im Wilden Westen. Kann ich alles verstehen. Ist halt auch nur eine englische Version zu hören. Aber ich habe irgendwie keinen Bock, und das hat dazu geführt, dass ich dann angefangen habe, den Steel Soul Mode von Hollow Knight zu spielen. es ist wirklich tragisch, weil es tönt mich in jeder Beziehung ab. Es ist sehr, sehr langsam und die Bedienung ist ganz fürchterlich und das Gameplay macht keinen Spaß. Bewegt sich wirklich wie so in Zeitlupe. Ich hatte Probleme, habe am Anfang irgendwie den R3 oder L3, weiß ich gar nicht, gedrückt, ohne es zu merken, und bin dann erstmal eine Viertelstunde gecrouched. Habe nicht gecheckt, warum ich wieder aufstehen kann. Es wird nicht sehr gut vermittelt, was du tun musst, um Dinge zu tun. Und da, wo es vermittelt wird, fand ich es auch dann sofort overwhelming. Also du kommst relativ früh in so ein Haus, wo du dann looten sollst und dir da Sachen besorgen. Erstens weiß ich nicht, was soll ich mir da besorgen, und ich sehe es auch im Bildschirm nicht. Also ich sehe, da sind halt, da ist dann eine Kiste und ein Tisch und was weiß ich, aber ich sehe nicht, dass da Sachen sind, außer dass unten rechts halt steht, drücke bla, um jetzt die Schublade zu öffnen. Ich sehe aber die Schublade gar nicht wirklich. Oder dass da Zwieback rumliegt, den ich mir einpacken soll, den ich bestimmt irgendwann später brauche, weil man Zwieback essen muss. Warum auch immer, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich eben durch diese erste Sequenz durchgekämpft, dann gab es einen Shootout, der von der Spielmechanik auch recht zäh wirkte. Es war so eine Mischung zwischen Auto-Aim, also alles passiert automatisch und ich kann aber nichts beeinflussen, oder mein Cursor ist so zäh und ich schieße daneben, weiß aber nicht genau, was ich tun muss. Und dann gab es noch eine zweite Sequenz, wo ich hinkam, da wurde dann eine neue Mechanik eingeführt, von der ich gehört habe, dass es eine sehr alte Mechanik ist, weil sie schon in Red Dead Redemption 1 vorkommt, nämlich Dead Eye. Und das ist, man kann da mehrere Gegner in so einer Zeitlupensequenz markieren und dann werden die alle gleichzeitig getroffen danach. Hm. Hatte ich gehört durch andere Podcasts. Was passiert ist, war, es kommen plötzlich Leute in einem Wald mir entgegengelaufen. Der Wald ist total durcheinander, es ist eine sehr chaotische Sequenz. Ich bin mit meiner Truppe unterwegs. Ich weiß nicht mal, wer von den Leuten, die da im Wald stehen, gehören zu mir und wer gehört zu den anderen. Und dann steht da, aktiviere Dead Eye. Okay. Und dann habe ich halt ein bisschen rumgefummelt mit meinem Joystick und was weiß ich. Ich habe nichts gemacht. Dann war die Sequenz vorbei. So hat das Spiel mir dann beigebracht, wie ich dieses Feature nutzen soll. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal kommt oder so. Und da war es dann der Punkt, wo ich aufgehört habe. Und wie gesagt, ich bin sehr unglücklich damit, weil ja alle sagen, dass es noch ganz toll wird. Aber der Ersteindruck war wirklich vernichtend schlecht. Selten so einen unglaublich zähen und langweiligen Spieleinstieg gespielt. Hast du es auch gespielt, Martin? Oder? Nee. Also ich habe es zwar hier rumliegen, aber ich bin dazu noch nichts gekommen. Ich war ja nicht da. Ich war ja unterwegs. Ja, da weiß ich halt auch nicht, fehlt mir vielleicht ein bisschen Spielhistorie, um das und ich kann es vielleicht deswegen nicht genießen, was da passiert. Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich hatte denselben Eindruck. Ich habe es ein bisschen länger durchgehalten als du bisher. Also ich bin jetzt an der, also es gibt nochmal eine Mission danach und dann endet man schon in so ein, was ich glaube, dann die wirkliche Open-World-Thematik ist so. Also bis dahin ist das alles immer so ein oder zwei so mehr oder weniger geskriptete Missionen. Und ich fand auch so, ich habe dir dann auch geschrieben, ich spiele jetzt wieder den trägen Western. Es ist so, es ist halt einfach von vom Spielspaß her im Sinne von, man kann frei rumlaufen und hat Spaß und lernt Dinge, jetzt wie bei Horizon oder bei God of War, ist es halt für meine Begriffe nicht so da. Dann kommt noch dazu, dieses Wild-West-Setting selber ist jetzt auch keins, das mich turnt, sondern eher so ein bisschen abturnt, also auch wenn die Truppe dann irgendwie einen Überfall plant und sich dann gegenseitig auf die Schulter klopft, dass sie doch die beste Truppe ist von allen Truppen. Das, ja, weiß ich nicht, das mag jetzt manche Leute in dieses Thema reinziehen, mich macht das eher so ein bisschen nichtsdestotrotz, okay, lassen wir mal das Premise, dass es so ein Wild-West-Vorend-Szenario ist. Die Trägheit beim Schießen finde ich komisch auch, das macht wenig Spaß von der Mechanik. Das Aufsammeln von Dingen ist wirklich so ein bisschen wie Heavy Rain träge, nicht ganz so sehr, aber es fühlt sich so an im Verhältnis bei den anderen Spielen, also ein bisschen so Panzerfahren. Ich musste ja daran denken, was ich bei Fallout 4 so scheiße fand. Ah ja. Und das war unter anderem dieses Dinge einsammeln. Das jeden scheiß Schrank, der jeder sieht generisch gleich aus und ich muss den aufmachen und Dinge einsammeln. Ist aber viel angenehmer. Ja, okay. Also bei Fallout ist es, so ist es auch ein bisschen schräg, ja. aber es ist so zumindest von der, man fühlt sich nicht so träge dabei. Ja, also man muss auch ein bisschen in die Knöpfe rankommen. Ist auch jetzt bei Fallout 76 wiederum so, dass man mit dem Aufnehmen ist es wieder von den Knöpfdrücken ein bisschen was anderes und ich habe aus Versehen dann Zeug wieder untergebracht und so schön wie Bethesda ist, gibt es auch dann diese Bugs, wo dann bei den Tapes, die man so mitnehmen kann, wo man dann die Stories hört, drückt man einen Knopf für Play oder für Take und die sind irgendwie verdreht, ab und zu spielen die das Ding ab und zu nimmst du es dann nur mit und so Geschichten. Also das macht auch keinen mega dollen Spaß, aber von der Trägheit ist es sehr okay. Also es ist so, in Fallout rumlaufen macht weit mehr Spaß als in Red Dead Redemption. Und es ist vor allem, also was ich so krass finde, ist, Red Dead Redemption ist so scheiße komplex von dem, was einem da erklärt wird. Also es ist so, du hast jetzt deine Cores, die dann voll sein müssen, wenn du was isst und um drumherum sind noch andere Dinge. Also du hast zum Beispiel Stamina und Stamina hat in der Mitte so einen Core, der dann, das ist so der Blitzsymbol und außenrum den Kreis. Und das Blitzsymbol, wenn in der Mitte abläuft, dann ist dein Core leer, dann kannst du die super extra Features nicht mehr machen, dann musst du erstmal wieder was essen oder so. Und wenn der außenrum abläuft, dann bist du halt ganz tot. Und das mag alles so von der Mechanik her, wenn Leute, die den ersten Teil mochten, finden es besser, dass es jetzt auch komplex ist. Vielleicht, oder es war da auch schon komplex. Ich finde es so ein bisschen Kleinscheißerei. Ich meine, das ist natürlich sowas, was man in so einem Tutorial vielleicht schon erklären, aber dann ist es auch nur so halb erklärt. Dann gibt es 27.000 Screens in den Settings oder in dem Pause-Screen, wo du nochmal nachlesen kannst zu deinem Zustand und deinem Pferdzustand und deine Geschichte lesen. Dann hast du eigentlich ein sehr schönes Tagebuch, aber das musst du erstmal finden, weil das ist irgendwie in deinem Inventory auf der fünften Seite, weil das Inventory wieder nach allen verschiedenen Dingern sortiert ist. Dann hast du auch Waffen nur am Pferd, dass du wieder vom Pferd in deine Hand nehmen musst oder wieder zurück. Und dann so Geschichten wie das ganze Setup für die Mission jetzt hat eigentlich nahezu immer auf dem Weg stattgefunden. Und das heißt dann, du hast irgendwie mit sehr wenig Spaß bist du Wege in Informationen geritten. Was im Endeffekt heißt, du musst diesen Knopf gedrückt halten, so X gedrückt halten, dann läufst du Informationen. Wenn du es nicht tust, komisch. Und zwischendurch musst du vielleicht mal eine Konversation ein bisschen leiten mit ein, zwei Dialogoptionen, aber ansonsten hörst du nur zu. Und das ist das Setup für das, was dann passiert. Und du bist so, das ist so wirklich, das macht einfach, ist einfach nicht schön. Also alle diese Reit- und Bewegungssequenzen, obwohl da Story passiert und erzählt wird, ist so ein bisschen, nee, das hat mich jetzt nicht reingebracht. Sie haben es dann versucht, ein bisschen anzugehen, dieses Thema wohl, weil es gibt den sogenannten Cinema-Modus und du kannst praktisch in so Sequenzen auch irgendwie das Trackpad lang gedrückt halten. Touchpad. Und dann kommst du in so einem cinematischen Modus, der aber auch so ein bisschen mehr schlecht als recht funktioniert. Also und in dem wiederum musst du noch weniger tun mit dem Controller und es läuft noch automatischer. Aber die Kamera ist dann eben, also es ist dann schlechter als eine Zwischensequenz, die geskriptet wäre, aber besser als jetzt vielleicht nur so rumlaufen und du kannst hin und her schalten. Willst du es dann, willst du es nicht, weil halt dein Pferd automatisch auf dem Weg bleibt, so, weil ansonsten kannst du ja auch noch vom Weg abreiten, ohne dass es open. Vielleicht wird es alles noch super und toll. Ich habe eigentlich für mich schon fast beschlossen, das ist mein Spiel nicht. Ich habe dann bei Annalena zugeguckt, wie sie Zelda gespielt hat. Zelda. Weil die hat jetzt ein bisschen Gefallen gefunden an Switch Zelda. Und da hat die Reiterei und das Pferd zähmen und alles schick. Also bis auf, da hat man auch so Steuerungsprobleme ab und zu mal, aber so, das macht tausendmal mehr Spaß. Also ich hätte ich habe sofort mehr Lust bekommen, nochmal Zelda durchzuspielen von vorne, anstatt jetzt Red Dead Redemption zu spielen. Auch Shadow of the Colossus, da reitest du halt und hast die Aufgabe, dir die Landschaft anzugucken. Und da bei dem, also ich habe es bis jetzt noch nicht begriffen, was das Spiel eigentlich von mir will. Ich habe auch an der Story jetzt noch nicht Interesse gefunden. Ich hatte sogar Probleme, den zu verstehen, wie kann ich denn jetzt aus dem Spiel rausgehen, ohne meinen Spielstand zu verlieren. Weil dieser Start-Ladescreen, der war erstmal gesperrt, bis ich die erste Mission durchgemacht hatte oder die ersten zwei sogar, ich weiß es gar nicht genau. Naja. Naja, mit diesem glowing Review muss ich mich jetzt verabschieden, weil ich muss weiter auf Achse. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen positivere Themen und ich bin sehr gespannt, dann Tobi nochmal zu hören, sobald die Folge draußen ist. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Das kommt raus, wenn man 100 Stunden Wochen arbeitet. Das kann ein blödes Spiel auch nicht retten. Tja. Ja, und dann denke ich mir, was erlaube? Ja. Red Dead Redemption. Auf der anderen Seite, darf das? Darf ein Spiel einen erstmal zu Tode langweilen? Ich meine, ein bisschen habe ich an den englischen Patienten denken müssen, diesen Oscar-Film, der damals da war, der super slow abläuft. Vielleicht ist das und dann aber irgendwann so eine Wirkung entfaltet. Vielleicht ist das ein Spiel aus einer anderen Zeit, weil früher war das einfach so. Früher hast du einfach ein Spiel akzeptiert. Ich meine, da hast du auch viel mehr Geld dafür gezahlt. Verglichen, ja, ja. Damals, dann musstest du es mögen. Und dann hast du halt einfach dich hingesetzt und ich denke nur an Dragon Age Inquisition. Ich habe es nicht mehr geschafft, mich hinzusetzen, was mich so abgeturnt hat. Aber das war einfach so, du gehst durch die Gegend, du hast ein entkompliziertes Bedienungssystem und du musst irgendwie 5 verschiedene Sachen lernen, Skilltrees, Items, das ist jetzt nicht Fähigkeiten. Es ist schon auch einfach ein Ding von AAA-Spielen und nicht so sehr eins von so war das früher, oder? Naja, ich weiß nicht, ich denke, also so ein God of War zum Beispiel ist schon sehr einsteigerfreundlich. Es gibt jetzt gute Beispiele. Früher war das Industry Standard. Oder selbst Tomb Raider war ein guter Einstieg, also einfacher Einstieg. Bei Horizon hat mich das Tutorial genervt, aber das war dann halt doch auch contained und für eine Viertelstunde oder so, dann ist das vorbei. Ja, aber alles, was ich an modernen so Spielen gespielt habe, ich bin da ja schon lange raus irgendwie, weil ich keine Zeit mehr habe. Assassin's Creed ist genauso. Du wirst da reingeschmissen, kriegst irgendwie eine komische Spielmechanik erklärt und dann musst du das spielen, weil das ist jetzt so. Das ist unmotiviert, also nicht. Ne? Du bekommst keine Motivation erklärt, weil du spielst halt dieses Spiel, und das ist scheiße cool rumzulaufen und den Eiern von deinem Pferd beim Schrumpfen zuzuschauen und Leute über den Haufen zu ballern. Weil, boah, cool, Zeitlupeneffekt. Also, ja, aber da bin ich ja noch nicht hingekommen. Ja, das ist ja das Problem eher. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Fall für den Nachklapp. Spätestens, wenn ich auch mal die Zeit gefunden habe. Ja, wahrscheinlich wirst du der Einzige sein, der es spielt, Martin. Aus Prinzip. Ich meine, ich glaube, ich bin da auch ein bisschen der alte Sack. Aber ich bin jetzt 40 und ich nehme mir das raus. Vielleicht ist die Zielgruppe eine andere. Leute, die mehr Energie da reinzustecken haben und mehr Zeit da reinzustecken haben und die halt ein Spiel mehr auf einer Ebene rezipieren, die ist, boah, cool, guck mal, die Eier von dem Pferd sind klein. Oder, boah, schau mal, wie drei Leute auf einmal über den Haufen geschossen haben. Dann möchte ich noch eine Frage stellen, Martin, vielleicht für die Zukunft, für dich, dass du die notierst, wenn du das dann selber spielst. Okay. Macht die Art und Weise, wie sie den Anfang gestaltet haben, das Spiel besser oder schlechter? Und mein Bauchgefühl ist, es macht es nicht besser. Hm. Weil so eine Langsamkeit zu etablieren kann ja cool sein, muss man aber, glaube ich, nicht auf so eine überfordernde und gleichzeitig öde Art und Weise tun. Schauen wir mal. Wir notieren das mal für später und kommen zum aktuellen letzten Thema dieses Konsumteils, nämlich zu Seesaw. Ja, wir kommen zu einem iOS-Spiel von Kamibox. Weil wir irgendwie jeden Monat zu es jeden Monat ein neues Spiel von Kamibox so gefühlt, gibt. Ne? Also wir hatten Supertype dieses Jahr, dann war letztens Bacon, ich weiß gar nicht, wie heißt es, Put Bacon on Everything oder heißt es einfach Bacon? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es heißt sogar Hashtag Bacon. Jetzt ist jedenfalls schlimm. Seesaw ist ein Plattformer und ich habe auf Twitter eine Raving Review gelesen, dass der die Plattformer für iOS neu erfunden hat. Die Controls für Plattformer. Was macht er? Philipp Stallmeier hat das Spiel gemacht. Er bricht den Plattformer auf 2 Tasten runter, nämlich links und rechts. Alles andere passiert mit Physics. Das heißt, wenn du halt schnell wechselst, dann kann es sein, dass das Männchen ein bisschen hüpft und so, dadurch, wie die Physics funktionieren. Im Grunde, was gemacht wird, ist, dass das Level getiltet wird. Wenn ich rechts drücke, wird es nach rechts getiltet. Wenn es nach links ist, wird es ein bisschen nach links getiltet und die Figur bewegt sich. Aber Respekt, Ehre, wem Ehre gebührt, so coole Sachen mit Physics auf dem iPhone machen, mit wenig Aufwand wie Philipp Stollenmeier, das ist... Das ist wohl wahr. Was kann super. Ich aus den Engines rausholen, mhm. dass ich viel selber machen muss. Sehr, sehr geil. Was wirklich nice ist, finde ich, ist das Setting. Das hat alles so ein auf eine abstrakte Art, das ist wieder komplett abstrakt, 2D-Grafik, wie seine Spiele meistens so sind. Ein Portal-Vibe. Weil du hast immer so kleine Anfangssequenzen, wo der Oberaufseher mit der Figur, die du spielst, sprichst und ein sehr schöner, trockener Humor dabei, finde mhm. ich. Und da wird so das Spiel eingeführt und der wird immer so gebrieft und dann musst du ins Level und dann wird's halt sehr schnell auch wieder makaber, weil du halt an irgendwelchen Spikes hängen bleibst und so. Das fand ich ein sehr nettes System. Was dann passiert ist, dass du so eine Map hast mit den ganzen Leveln, die du hast. Du musst die, glaube ich, nicht in der Reihenfolge machen, in der sie dargeboten werden. Und es sind wieder viele verschiedene Mechanismen und Ideen drin. Ich muss sagen, ich kann mich dieser Review nicht anschließen, dass das jetzt das Genre neu für iOS erfunden hat, sondern es ist eher das, was Tobi sagt. Ja, man hat halt jetzt die Physics genommen davon und hat dann programmiert links, rechts und dann tut sich da irgendwas. Ich finde es eher fuddelig und fummelig, wie die Levels dann funktionieren. Da muss ich halt genau so den richtigen Rhythmus haben, dass ich dann links, rechts drücke, dass die Figur dann halt zwischen den Spikes, also du sammelst immer so kleine Pünktchen ein, es sind glaube ich immer 3 pro Level und das musst du machen ohne zu sterben, das stimmt gar nicht. Spoiler. So. Du musst sie einfach einsammeln und das irgendwie schaffen mit deinem Körper, der vielleicht am Ende ein Body ist von dem Level. das halt einsammeln. Und ich finde, es ist halt eher in die Richtung Trial and Error und sehr filigran da dann draufdrücken. Ich fand nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt viel Kontrolle drüber oder muss puzzeln. Also weder das eine noch das andere, dass es ein sehr schönes Geschicklichkeitseffekt hatte oder ein Puzzle-Effekt, das nicht. Ich glaube, bei ein oder zwei Leveln war es schon so, dass ich dachte, clever, das habe ich gar nicht zuerst gesehen, aber das ist jetzt nicht durchgängig so. Mhm. Und was ich halt generell immer schwierig finde, sind so diese Physics, wo du halt so immer diese Beschleunigung hast. Also es ist halt so, dieses Ding bewegt sich und wenn ich dann links drücke, dann wird eine Kraft nach links ausgeübt auf das Objekt. Und dadurch wirkt es immer ein bisschen träge bei dieser Art von Controls. Wenn man halt so Controls. Super Mario gewöhnt ist, ist viel snappier reagiert. Und das ist halt nichts, was wo ich denke, das macht geil Spaß, weil ich da irgendwie Kontrolle habe und das toll mache. Insofern, wie gesagt, Setting ist nice und nett, wieder ein Spiel zu haben, aber das war jetzt nicht, wo ich das Gefühl hatte, das macht jetzt super viel Spaß dabei. Ich kann nur immer wieder meine große Bewunderung für Philipp Stollenmeier ausdrücken. Output, ja. Ja, das ist ohne Scheiß, das ist der Hammer, weil es ist so auf dem Punkt und zwar vom Aufwand her. Das, was unser aller Wunderpunkt, ich meine, da müssten wir alle uns an die Brust fassen, es ist wirklich unser Problem. Wir stecken zu viel rein. Wir verkünsteln uns und wir feilen das Zeug, wir polieren es auf zu viel Hochglanz. Natürlich ist unser Herz drin und natürlich lieben wir, was wir tun. Aber so kleine, perfekt encapsulated Sachen, die dann halt ein bisschen trashig sind, von denen du aber so mehrere pro Jahr raushauen kannst, sind nicht nur sowas wie Kunst, sondern unter Umständen auch ein echt okayer Weg von Apps zu leben oder vielleicht nicht zu leben, aber mit Apps sowas wie ein bisschen Geld zu verdienen. Also auf jeden Fall immer wieder interessant zu sehen, was er sich da ausgedacht hat als Neues. Und ich glaube, das ist, also es fühlt sich schon an wie ein Ansatz, hey, ich habe hier eine Engine, was kann ich da jetzt mit wenig Aufwand rausholen? Und auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ja. Ökonomisch sehr, sehr schlau. Ja. Jo, ich habe hier noch einen Nachklapp und der, ich glaube, der richtet sich im Wesentlichen an Dom. Ja. Aber ich kann soweit trotzdem auch folgen. Es ging nämlich um die, man erinnert sich an und dazu mal, gab es von Apple also USB-Verlängerungskabel, von denen ich auch noch welche irgendwo in Kisten habe. Und die unterscheiden sich von normalen USB-Kabeln dadurch, dass sie sozusagen eine Notch haben. Oh, das Foreshadowing. Ja, ja, ja. Nein, also die haben so eine Kerbe, beziehungsweise einen Dorn. Es kam die Frage auf, warum eigentlich? Uli Kusterer hat uns auf Mastodon geschrieben, dass seines Wissens nach es daran lag, dass USB 1.1 keine Spezifikation hatte für Verlängerungen. Und deswegen Apple dann, wenn sie da ein solches Kabel ohne diese Kerbe reingelegt hätten, auf die Schachtel kein USB-Logo hätte drucken dürfen. Und deswegen musste sich dieses Kabel quasi klar vom USB-Standard abgrenzen. Es ist natürlich alles so ein bisschen anekdotisches Wissen. Ich habe im Internet irgendwie auch gelesen, dass Apple verhindern wollte, dass man daran irgendwie Geräte anschließt, die mehr Strom ziehen, weil das Kabel wohl nicht dafür geeignet ist, dass da mehr Ampere drüber laufen, als so ein Keyboard braucht. Aber auch das ist irgendwie nicht weiter belegt. Es hatte auf jeden Fall wohl Sinn. Die Erklärung, die ich gehört habe, war, und die finde ich tatsächlich glaubhaft, war, dass der USB-Standard eine maximale Kabellänge von 2 Metern vorsieht. Und diese Kabel waren 1 Meter lang und du konntest dir eine Tastatur, die auch 1 Meter Kabel hatte, anstecken. Und die waren einfach elektrische, durchgehende Verbindung. Die hatten selbst keine Logik und nichts, also keine Chips und nichts drin. Korrekt. Und damit hast du dann eine maximale Kabellänge von 2 Metern gewährleistet, weil du kannst nur eins von diesen Kabeln aneinander stecken. Du kannst sie nicht unendlich verlängern und vielleicht ist es dann damit wieder standardkonform. Ha. Also auch das klingt sinnvoll. Ja. Standard-Schmandard. Ja. Also wir halten fest, genaues wissen wir nichts. Wir haben allerdings mehrere Anhaltspunkte, die alle relativ plausibel klingen. Danke auch an Uli für diesen Beitrag. Ja, in eigener Sache wollte ich noch kurz anmerken, ich komme ja gerade zurück aus Victoria in Kanada, wo ich die letzten 2 Wochen irgendwie geholfen habe mit Desert Bus. Ich glaube, ich muss nicht nochmal erklären, was Desert Bus ist. Das mache ich ja irgendwie so gefühlt alle paar Monate hier. Ja, proudly present seit Folge 47. Ja, ja. Wird über Desert Bus hier gesprochen. Genau. Also wer sich informieren will, dann die höre von vor 7 Jahren, fast auf den Tag genau, die Folge 47 nach. Genau. Ich wollte nur kurz der Historienpflicht nachkommen und vermerken, dass wir 730.000 US-Dollar irgendwie dieses Jahr geraced haben. Und das Lifetime-Total jetzt über 5 Millionen ist. Und es war großartig und war wie letztes Jahr ein tolles Erlebnis und dieses Jahr fühle ich mich tatsächlich auch so nicht als, ich bin da, also so das erste Jahr fühlte ich mich halt so als peripher zugehörig sozusagen, aber halt nicht als Teil des Ganzen und jetzt kann ich, jetzt sage ich wir und nicht mehr sie und es ist sehr schön und ich kann das etwas sehr empfehlen, man kann sich auf YouTube die Highlights in großen Anführungszeichen angucken. Sprich, man kann sich alles angucken, was irgendwie unter eine Überschrift passt, weil die Volunteers, die da die Videos zusammenschneiden und hochladen, die machen auch einen sehr guten Job und haben halt gefühlt die ganze Woche Video schon auf YouTube hochgeladen. Wie lange dauert das? Schnipsel eine zerlegt. Woche? Ja, 160 Stunden sind wir gefahren oder so. Ja. Nice. Ja, ich habe ja gehört, das ist ein Satire-Spiel. Also, was heißt Satire? Aber das ist gar nicht ernst gemeint war, dieses Desert Bus. Naja, das war halt im Prinzip auch so ein politischer Akt. Also, das war ja Teil dieser Minigame-Compilation von Penn & Teller damals. die auch nie rausgekommen ist, weil sie irgendwie so in Development Hell stecken geblieben ist irgendwann. Und dann wurde halt dieser Prototyp irgendwann ausgegraben und von Andy Bayo übrigens. Also das wenn, nur wenn am heute Rande. Irgendwas Komisches in diesem Internet passiert, dann steckt Andy Bayo und Pancake dahinter. Natürlich. Nein, aber das Spiel war eigentlich halt als Reaktion auf Janet Reno gedacht, die eine dieser ganzen Videogame-Panics quasi auch mit vorangetrieben hat, wo es dann irgendwie dann hieß, ja, und die Kinder lernen da irgendwie das Schießen und bringen dann Leute um und Killerspieldebatte und diese ganze Blödsinn. Und das war eben dann die Reaktion darauf, war zu sagen, okay, dann machen wir halt ein Spiel, machen wir Veri-Simulatoren sozusagen, die dann tatsächlich halt irgendwie den Alltag spiegeln, wo man auch was lernen kann. Und das war halt dann der Anlass zu sagen, okay, wir machen einen Busfahrsimulator, wo man in Echtzeit 8 Stunden lang von Las Vegas nach Tucson fährt oder umgekehrt und nichts passiert, außer dass der Bus halt ständig nach rechts zieht und man nicht einfach den Controller loslassen kann. Über die politischen Aussagen kann man streiten, was das irgendwie ist. Es war auch dieses Jahr... Es war ein interessanter Penn von Penn & Teller hat ja, also Penn Jillette hat ja auch angerufen per Skype und hat so ein bisschen erzählt. Es war interessant. Ich habe im richtigen Moment weggeschnitten, als er uns beinahe seine nicht bedeckten Lenden gezeigt hatte. Es war faszinierend, es war interessant und das war sehr schön und dieser spezielle das Punkt jetzt nicht. Das war sehr schön. Guckt euch auf YouTube ein bisschen was an und im Zweifel seid nächstes Jahr auch dabei und guckt ein bisschen rein. Ich bin verwirrt und fasziniert zu gleichen Teilen. Ja, so ging es mir auch zu diesem Zeitpunkt. Apropos verwirrt und fasziniert zu gleichen Teilen, was heißt nochmal Sotu? State of the Union. Was uns auch dann gleich zum nächsten Thema bringt. Es wird nämlich nochmal eine Sotu hier geben zum Companion. Ja, 4 score and 7 years ago habe ich angefangen, The Companion anzunehmen. Aktueller Stand. Ich möchte jetzt eine Demo-Version raushauen und da bin ich gerade am Feilen und Polieren. Ich habe 2 Levels, die irgendwie sich in der Hintergrundgrafik und in der Schwierigkeit unterscheiden, gebaut. Ich verkaufe jetzt Rucksäcke. Man kann größere Rucksäcke machen und das Inventory wird dann größer. Und das ist eine Sache, da ist so, ab und zu ist man ja einfach stolz über seinen eigenen Scheiß. Wenn dann mal was wieder erwarten, leichter funktioniert als gedacht. Und das war wirklich was, so dieses Inventar, wenn du das größer machen willst, dann musst du einfach die Dimension größer setzen und eine Methode noch hinzufügen, die sagt, schmeiß alles weg und erzeug die Segmente neu, aus denen das zusammengesetzt ist. Und dann geht das. Und das war so, ich habe das gebaut und dann war es erweiterbar. Und das ist so ein schönes Erlebnis als Softwareentwickler, weil normalerweise baust du Dinge erweiterbar und dann du denkst in eine Richtung voraus, dann musst du überhaupt nicht in diese Richtung. Das heißt, es ist erweiterbar umsonst, aber in eine komplett andere Richtung. Zum Beispiel 2 Miepel auf das gleiche Plättchen bei Carcassonne setzen können. Das ist dann wieder super heavy lifting. Und da war ich schon glücklich. Also du kannst jetzt größere Rucksäcke kaufen. Und das Spiel wiederholt einfach Level 1, solange bis du das gemacht hast, bis du dir einen größeren Rucksack leisten kannst, dann kommst du in Level 2. Wenn du in Level 2 fertig bist, dann kommt Level 2 nochmal, aber dann als endlose Schleife. Deshalb da kannst du dann, soweit du eben kommst, dann sagt dir das Spiel, wie viel Schatz du angehäuft hast. Das ist jetzt mal eine Technik, Demo von dem Rahmen, der bis jetzt funktioniert, die will ich auf Testflight schmeißen und dann die ein paar Leuten zeigen. Nur Roadblocks, ich habe sie erwähnt, ich habe so ein paar Bilder verbaut, Bildassets verbaut und Sounds verbaut und ich habe mir zum Glück aufgeschrieben, wo ich den ganzen Kram her hatte und jetzt schaue ich nochmal nach und ein paar von denen sind Creative Commons, Share Alike. Und es ist erstaunlich, wie schlecht Creative Commons Share Alike beschrieben ist. Weil das ist, wenn du eine, es ist nicht Derivative Works, es ist irgendwas anderes, Adaptation. Wenn du eine Adaptation von etwas machst, das Share Alike lizenziert ist, musst du das auch Share Alike lizenzieren. Und ich habe im Internet die Aussage gefunden, wenn du das tust in einem Spiel, dann musst du das Asset, das du verändert hast, unter der Share Alike Lizenz publizieren. Und ich habe woanders im Internet die Aussage gefunden, wenn du ein Share-Alike-Asset in dein Spiel einbaust, muss das ganze Spiel Share-Alike sein. Und zwischen diesen beiden Aussagen habe ich auch alles gefunden. Und deswegen ist mir das einfach zu doof. Also das ist, ich meine, klar, es sind jetzt nur so Work-in-Progress-Dinger, das sind Platzhalter im Moment. Und deswegen tue ich mir das nicht an, dass ich da in irgendwelche rechtlichen Bredouille gerate mit einem Lizenzmodell, das irgendwie keiner checkt und nicht mal die Creative Commons Leute selber anscheinend. Ich bin frustriert. Es nervt mich, dass es keine einfache Antwort von den Leuten, die das gebaut haben, gibt, die da sagt, ich baue ein Share-Alike-Asset in mein Spiel, was muss die Lizenz sein? Das ist eigentlich eine einfache Frage. Anyway, ich habe gemerkt, ich habe da so ein paar Fehler gemacht. Ich habe auch ein Asset, das war non-commercial. Das war auch nicht so gut. Das heißt, ich muss da jetzt neu suchen und dann bin ich relativ nah dran. Dann muss ich noch so ein bisschen polishen, ein paar Bugs sind da und dann habe ich mal was, was man zumindest herzeigen kann und ja, das zeige ich euch dann. Schön. Cool. Das ist schön, ja, die Creative Commons. Ach ja. Ich bin ja ein Fan davon, aber das ist so, Anyway. Es ist gut beschrieben. Das ist halt die Scheiße. Es ist gut beschrieben, es ist well-intentioned. Es gibt von jeder Lizenz so eine knappe Seite, wo du in einer Bildschirmseite dir erklären lassen kannst, was du machen musst, wenn du diesen Schmarrn weiterverwenden kannst. Nur bei Share Alike hast du halt den Begriff der Adaptation. Und wenn du eine Work erzeugst, die eine Adaptation von einem anderen Asset ist, musst du das tun, Share-Alike-License drauf tun, aber die Definition von diesen beiden Begriffen bleibt die Creative Commons dir halt schuldig. Okay. Und das ist so, beleidigt. Tja. Gut. In diesem Sinne sind wir dann tatsächlich am Ende der Agenda angekommen, wenn ich alles richtig sehe. Ich hoffe, in Zukunft gibt es uns wieder regelmäßiger und größerer Konzentration. Bis dahin allerdings erstmal Servus und Baba und ich falle es gleich um. Ich will noch jemanden grüßen. Ich will noch, hallo Nico. Ich bin heute mit dem ersten Arbeitstag einem Hörer begegnet. Ah. Hallo Nico. Deswegen bin ich auch ein bisschen zu spät heute. Aber der ist also schuld. Nein. Ja, nur indirekt. Und während der Martin umfällt, wollte ich noch sagen, ich habe jetzt tatsächlich The Witcher gekauft, weil das momentan 20 Euro kostet. Eins, zwei, drei? The Wild Hunt. Weil vorher wollte ich es nicht, weil ich sehr Angst habe, dass es mir nicht gefallen wird. Aber für 20, ist ein guter Hinweis. PlayStation Store. Alles, was ich von The Witcher kenne, ist aus der Serie von Anita Sarkeesian raus. Ja, und das sind wirklich keine schmackhaft machenden Sequenzen. Na gut. Ich habe das nochmal angefangen und dann nicht verstanden, welches Schlangenöl auf welches Schwert muss und dann habe ich wieder aufgehört. Das klingt genau nach meiner Ellie. Ja. Es schmiert das Schlangenöl auf das Schwert oder es kriegt den Schlauch. Okay, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Sleepy Time Zoo. Sleepy Time Zoo. Sleepy Time Zoo. And the bears.